团。 Was ihr hörst, dann hast du Angst. Es ist soweit, das erste Siegel ist gebrochen. Ich bin bereit. Der erste Reiter kommt jetzt runter und nicht zu zweit. Ich bin allein, denn Koto hat noch Zeit. Ich sag euch so, wie es ist, ich bin zu hart, ihr seid zu weich. Ich bin der Bote eines Gottes und nicht aus diesem Reich. Die Offenbarung ist jetzt nah, nur noch 6 Siegel. Ich knock dich aus mit meinem Bass, scheiß auf deine Diegel. Dein Rap ist toll, mein Rap ist toller. Ich bin schöner, härter, besser und ich hab nen Namen. Koto, ich bin der erste Reiter. Ihr habt ein Problem, denn ich rappe weiter. Ihr habt ein großes Problem, denn ich werd ein Star. Die Nachricht, die ich jetzt verbreite, ja, sie ist jetzt wahr. Koto, der erste Reiter, ich bin jetzt da. Yeah! Und ihr kommt nicht mehr klar.